In den vergangenen 5 Jahren seit der Ernennung des Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee brachten ihm die Südkoreaner unermessliche Verehrung entgegen. Mit seinen Bildern meldeten die südkoreanischen Medien wie Yonhap News, KBS, MBC und SBS. Das Denken und die Entschlüsse vom obersten Führer Kim Jong-un orientieren sich auf die Durchsetzung der Hinweise der vorangegangenen Staatsführer. 40 bedeutende Medien berichteten allein im Jahr 2013 mit über 2000 Fotos mehr als 1800 Male über die Tätigkeiten von Kim Jong-un bei der Führung der Songun-Revolution. Sie teilten mit, jedes Jahr nehme die Zahl der Inspektionen der Truppen durch den obersten Befehlshaber Kim Jong-un ständig zu. Die Medien und die Bevölkerung aller Kreise und Schichten hoben hervor, in der Ära von Kim Jong-un schreitet der Norden voller Zuversicht, dass sein Ziel für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates kein Ideal sei, sondern sicher in die Tat umgesetzt werde, energisch voran. Seitdem der Vorsitzende Kim Jong-un eine eigenartige Politik, Symbol für seine Führungsfähigkeit, betreibe, nehme der Norden immer ein neues Aussehen an.